andere Video zu machen. Der endliche Baller oben muss schnell nach vorne gestehen. Punkt 1, super nachgerückt. Punkt 2, dann folge wieder seine Registration benutzt. Wenn wir gleich sehen, was das Schwein wieder zum Laufweg gemacht hat. Also, ich bin nicht häufig vorgekommen, aber da macht er ihn und da wurde los. Genau. Das ist auch das Schweine hebt jetzt wirklich durch das Zugucken und immer eben besser, ne? Immer aus dem Rücken der Abwehrkurve. Ja, die anderen, ja. Die haben wir aber einfach nicht sicher. Er war nicht sicher.